Motorola Mix Mission. We'll be right back. Ich bin wie du ganz still. Mein Herz schmilzt, weil ich weiß, dass du spielen willst. Ich bin dein Raumschiff. Ich bin Erik, falls es sich noch nicht rumgesprochen haben sollte. Und auch von mir, euch allen natürlich ein frohes neues Jahr. We'll be right back. melody. Go! Energy. Do you feel the sound of our nation? Spürst du die Energie? Storm. Mix Mission. We'll be right back.

Ein Live Motorola Mix Mission. Bye.

Get up on it.